Laut der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News traten am 7. Juni 8 Mitglieder des Korea-Solidaritätsvereins Südkoreas für selbstständige Wiedervereinigung und Demokratie für unbestimmte Zeit in Hungerstreik im Gefängnis ein, indem sie den Hungerstreik der schwerkranken Kim Hae-jung, eines Mitglieds des Vereins, seit 13 Tagen unterstützten. Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Saranghilbo gab es am 3. Juni in Paris, Frankreich, ein Meeting mit der Forderung nach Freilassung der politischen Gefangenen und nach Rücktritt von Park Geun-hye, das von dem Internationalen Komitee für demokratische Rechte Südkoreas veranstaltet wurde.